Der Club seltsamer Berufe nach G.K. Chesterton von Heinrich Böll. Der Zusammenbruch eines großen Rufes. Komm, Swinburne. Ja, Grant. Wir gehen zum obersten Stockwerk des Omnibus. Unten ist alles besetzt und ich will rauchen. Gut, ja, ich komme. Die Erbärmlichkeit des Lebens in diesen Vierteln hier. Gerade sie zeugt für den Sieg der menschlichen Seele. Ich gebe zu, dass die Menschen hier in einem schlimmeren Zustand leben als dem der Barbarei. Aber ich bin sicher, dass die meisten Leute hier gut sind. Und gut sein, das ist ein weit gewaltigeres, weit kühneres Abenteuer als eine Weltumsegelung. Und außerdem... Ja, außerdem? Was wolltest du sagen? Rede weiter, du wolltest doch noch etwas sagen. Was hast du denn? Merkwürdig. Es ist merkwürdig, dass ich gerade mitten in einer so optimistischen Äußerung zur Vorsicht gemahnt wurde. Ich sagte doch, alle diese Leute seien gut. Und dort ist einer der schlechten Menschen. Was? Ja, wo? Wo ist er denn? Und doch hatte ich recht. Ich hatte recht, wenn ich sagte, diese Leute seien gut. Naja, mag sein, dass sie hin und wieder ein paar Löffel stehlen oder manchmal ihre Frauen verprügeln. Das darf man nicht so wichtig nehmen. Jedenfalls, wenn ich sie mit diesem Mann vergleiche, erscheinen sie mir wie Engel. Ja, mit welchem Mann denn, Grant? Na, mit dem da. Der mit dem schwarzen Zylinder und den fein gekräuselten Haaren, ja, der da unten sitzt? Ja, den meine ich. Und was hat er denn getan? Über die Einzelheiten bin ich mir nicht klar, aber seine Hauptsünde ist die Sucht zu intrigieren, um anderen zu schaden. Wahrscheinlich hat er gerade einen verbrecherischen Plan entworfen. Ja, was für einen Plan denn? Also, wenn du ihn so genau kennst, so kannst du mir wohl sagen, warum er ein so schlechter Mensch ist. Wie heißt er denn? Ich glaube, du hast mich nicht richtig verstanden. Ich weiß doch nicht, wie er heißt. Ich sehe ihn ja zum ersten Mal in meinem Leben. Was, zum ersten Mal in deinem Leben? Siehst du ihn und schon behauptest du, er sei ein schlechter Mensch? Ich habe das mit voller Überlegung gesagt. Sobald ich diesen Menschen sah, schienen mir alle anderen Leute, liefen in einem blütenweißen Unschuldskleid umher. Och. Alle Menschen in diesen Vierteln, Hausierer, Taschendiebe, Einbrecher... Aber Grant. Ja, sie alle bemühen sich, gut zu sein, aber dieser Mensch bemüht sich, schlecht zu sein. Aber wenn du ihn doch noch nie gesehen hast... Aber sieh dir doch nur das Gesicht an. Diese Augenbrauen, sie verkünden einen höllischen Hochmut. Sieh dir den Schnurrbart an, dieses Haar. Sieh dir doch um Gottes Willen mal den Hut an. Also deine Meinung scheint mir doch im höchsten Grade fantastisch, lieber Grant. Völlig unsinnig und durch keine einzige Tatsache gerechtfertigt. Du hast den Mann doch noch nie gesehen. Tatsachen, also du mit deinen Tatsachen. Wer glaubt denn heute noch an Tatsachen? Ich sage dir, nicht auf Tatsachen kommt es an, sondern allein auf den ersten Eindruck. Und der ist bei diesem Mann da unten wirklich nicht gut. Also, dass dir der Mann nicht sympathisch ist, was will das schon besagen, Grant? Mit völliger Sicherheit sage ich dir, dass der Mann, der dort sitzt, ein Schwindler und ein Betrüger ist. Du, steht auf. Hä? Wahrscheinlich steigt er aus. Natürlich folgen wir ihm. Ja. Los, mach doch schneller, sonst verlieren wir ihn doch aus den Augen. Ich komme hier schon. Merkwürdig, dass solch ein Mann in diese Gasse einbiegt. Was soll das heißen, solch ein Mann? Naja, er ist doch immerhin ziemlich fein angezogen. Ach, du bist also einer von denen, die was auf Kleider geben. Aber nein, aber trotz... Sei still. Ich sage dir, bei dem würde mich nichts verwundern. Vorsicht! Er ist stehen geblieben. Hier ist Wimpel. Verstanden? Kommen Sie sofort dorthin. Sie wissen schon wo. Nehmen Sie eine Droschke. Jetzt gleich? Hab eigentlich keine Zeit. Sie kommen. Kommen Sie? Gut. Na, das hört sich nicht so satanisch an. Warte ab, mein Lieber. Gehen wir langsam hinter ihm her. Gut. Bin sehr gespannt, ob du recht behalten wirst. Bist du vollkommen sicher? Vollkommen. Ich wäre als Richter immer so sicher gewesen. Das ist schon merkwürdig, dass ein so feiner Herr in so dreckigen Vierteln Verabredungen trifft. Pass auf, gleich kommen wir auf den Barclay-Platz. Du scheinst das Viertel aber gut zu kennen. Natürlich. Da, sieh da. Was ist denn das? Erstaunlich, höchst erstaunlich. Aber du fandest doch diese Wanderung ganz dass natürlich. Dass er durch verrufene Gassen wandert, wunderte mich nicht. Aber ich bin erstaunt, dass er in das Haus eines sehr guten Menschen eingetreten ist. So, und wer ist dieser gute Mensch? Die Wirkung der Zeit ist doch etwas Sonderbares. Wenn ich manchmal behaupte, die Periode meines öffentlichen Wirkens sei mir ganz aus dem Gedächtnis verschwunden, so stimmt das nicht ganz. Ich erinnere mich an sie. Genau sogar. Aber ich erinnere mich an sie so, wie man sich an einen Roman erinnert. Vor 15 Jahren bin ich im Hause Beaumonts in dieser Schurke eingetreten ist, aus- und eingegangen. Ja, wer ist denn Beaumont? Ein ausgezeichneter Mensch. Aufrichtig ist er, ein Edelmann, ein Mensch, der mehr schuftet als ein Tagelöhner. Hat ein paar kleine Fehler. Er ist nämlich ein bisschen verrückt. Ja, er ist fortschrittsbegeistert und deshalb hält er alles Neue immer für etwas Besseres als das Alte. Wenn du ihm erzählst, du wolltest deine Großmutter aufessen, so wird er nichts dagegen einwenden, wenn du deine Methode hygienisch begründest oder dich auf Allgemeininteressen berufst. In seinem Haus lösen alle politischen, alle literarischen Moden sich ab. Es kommen Leute, die aus romantischen Gründen ihr Haar lang tragen und dann kommen andere, die es aus hygienischen Gründen wieder ganz kurz schneiden. Es kommen Leute, die auf den Händen gehen, um ihre Füße für den 800-Meter-Lauf zu schonen. Ja, dann kommen welche, die nur deshalb auf ihren Füßen gehen, weil sie ihre Hände für den Boxkampf schonen wollen. Aber wenn sie auch alle Narren sind wie Beaumont selbst, es sind meistens gute Menschen. Und deshalb bin ich so überrascht, einen Verbrecher dort eintreten zu sehen. Nun bin ich's jetzt aber bald satt, ja? Du selbst hast nämlich den kleinen Fehler, etwas verrückt zu sein. Du siehst auf der Straße einen Menschen, der dir völlig fremd ist. Seine Augenbrauen, sein Schnurrbart veranlassen dich zu der Behauptung, er sei satanisch. Jetzt siehst du ihn in das Haus eines ehrenwerten Mannes eintreten und hältst ihn einfach weiter für einen Verbrecher. Du gibst doch wohl zu, dass das ein wenig merkwürdig ist. Also komm, wir wollen doch lieber nach Hause gehen, ja? Ich dachte, ich wäre über die Jahre der Eitelkeit längst hinaus. Was ist denn jetzt wieder los? Ich bin eitel. Was? Wie ein kleines Mädchen, das ein neues Kleid im Schrank hängen hat und es anziehen will. Ich möchte zeigen, was für ein feiner Kerl ich bin und wie sehr ich recht habe. Ach, so Grant. Sicher, wie ich weiß, dass du einen Hut auf dem Kopf hast, weiß ich, dass dieser Mann ein Schwindler ist und ich möchte es beweisen. Aus diesem Grunde werde ich dich meinem alten Freund Beaumont vorstellen. Ja, du willst doch nicht im Ernst einfach so hier reingehen? Doch, das will ich. Und du brauchst keine Angst zu haben, ich werde uns schon entschuldigen. Die Herren wünschen, ich möchte Lord Beaumont von Foxwood sprechen. Ihren Namen? Grant, Basil Grant. Und dies ist mein Freund Swinburne. Ah, Herr Grant. Kommen Sie doch bitte. Kommen Sie, lieber Swinburne. Ja. Basil, alter Freund. Ich habe dich ja unendlich lange nicht mehr gesehen. Bist du die ganze Zeit, seit du... Ich meine, hast du auf dem Lande gelebt? Ja, seitdem ich meine amtliche Stellung aufgegeben habe, habe ich sehr zurückgezogen gelebt. Hoffentlich kommen wir nicht ungelegen. Dies ist mein Freund Swinburne. Nein, freut mich, Herr Swinburne. Kommt keineswegs ungelegen, im Gegenteil. Weißt du nicht, wer hier ist? Nein, keine Ahnung. Du könntest es aus diesem Gelächter erraten, aber ich will es dir sagen. Wimple ist hier. Ah, ja. Und wer ist das, wenn ich fragen darf? Aber Basil, du musst wirklich auf dem Monde gelebt haben. Wer Wimple ist? Ich könnte dich fragen, wer Shakespeare war. Wer Shakespeare war? Nun, darüber kann ich nur sagen, dass er vermutlich nicht Bacon war. Vielleicht war er Maria Stuart. Aber wer ist Wimple? Ja, hast du wirklich noch nichts von Wimple gehört? Diesem großen, modernen Schöngeist? Er hat die Unterhaltung zu einer Kunst. Ach, was sage ich, er hat sie zu einer großen Kunst gemacht. Wie Michelangelo Meisterwerke aus Stein geformt hat, formt Wimple sie aus Worten. Oh. Ja, seine Repliken sind vernichtend. Sie sind endgültig. Sie sind wie ein Todesurteil. Wer sich mit ihm in ein Gespräch einlässt... Lieber Beaumont, das kann ich mir nicht länger zu. Das halte ich nicht mehr aus. Von einem solchen Wind und solch einem Zeilenschiener kann ich mich nicht dauernd zum Narren halten lassen. Aber bitte berauben Sie uns nicht des Genusses, Wimple glänzen zu sehen, lieber Graf. Darf ich vorstellen, Sir Walter Cholmondeley, Basil Grant, Herr Swinburne. Meine Herren, ich bedauere sehr, dass ich mich auf diese Weise einführen muss, dass ich so im Hause meines Freundes Beaumont auftreten muss. Aber dieser elende Bastard, dieser blöde Zieraffe... Ah, Drummond. Vielleicht erinnerst du dich noch an meinen Freund und Sekretär, Herrn Drummond, Basil. Damals kam er gerade aus Eton. Ja, aber natürlich, wir kennen uns doch. Lady Beaumont schickt mich zu Ihnen, Sir Walter. Sie hofft, dass Sie noch nicht gehen. Sie sind ja gerade erst 10 Minuten hier. Wenn Lady Beaumont es wünscht, einer Dame kann ich nichts abschlagen. Wenn sie es will, meinetwegen. Aber nein, ihr müsst dabei sein, wie Wimple und Cholmondeley aufeinander stoßen. Ich kann den alten Sir Walter natürlich gut verstehen. Er ist kein moderner Mensch. Was ist denn ein moderner Mensch? Einer, der aufgeklärt, fortschrittlich ist und die Tatsachen des Lebens unbefangen betrachtet. Ach so, ich frage nur, weil von deinen Freunden, die beide so modern waren, der eine es für recht hielt, Menschen zu verspeisen, der andere aber es für unrecht hielt, Fische zu essen. Komm, wir wollen in den Salon gehen. Ihr dürft euch das Zusammentreffen Walpole zu Auto nicht entgehen lassen. Weißt du, Basie, aus dir werde ich einfach nicht schlau. Manchmal kommst du mir so liberal vor und dann wieder so reaktionär. Bist du denn eigentlich ein moderner Mensch? Nein. Ist dir noch nichts aufgefallen, Swinburne? Nein. Ich sehe nur, dass der berühmte Wimple da im Sessel dein Schurke ist. Ja, und die Stimme dieses Chalmantley hast du nicht erkannt? Nein, woher? Es war die Stimme des Mannes, der Wimple in der dunklen Gasse aus dem Hause heraus antwortete. Aha. Wir hörten ja eben, dass er erst seit 10 Minuten hier ist. Ja, aber bist du sicher, seine Stimme erkannt zu haben? Ja, und ich werde alles beweisen. Aha. Guten Abend, Miss Beaumont. Oh, Basil Grant, guten Abend. Fein, dass man Sie mal wieder sieht. Darf ich Ihnen Mr. Wimple vorstellen? Angenehm. Es ist mir unbegreiflich, Mr. Wimple, wie es Ihnen gelingen kann, alles mit so großer Leichtigkeit und Eleganz vorzutragen. Wenn mir ein solcher Gedanke käme, ich müsste laut herausplatzen, noch bevor ich ihn ausgesprochen hätte. Ich pflichte Fräulein Beaumont bei. Wenn ich so albernes Zeug dächte, wüsste ich nicht, wohin ich mich verkriechen sollte. Oh, unter den Altertümern im Britischen Museum ist noch Platz genug. Sie wissen wohl nicht, mit wem Sie es zu tun haben, dass Sie sich erlauben, hier solche Narrenwitze zum Besten zu geben. Narrenwitze gebe ich nur dann zum Besten, wenn ich weiß, mit wem ich es zu tun habe. Kann ich Sie draußen für ein paar Minuten sprechen? Ja, gerne. Lady Beaumont wird uns entschuldigen. Es handelt sich um eine rein geschäftliche Angelegenheit. Hören Sie, Drummond? Ja? Es sind hier heute einige gute Menschen, die durch ein merkwürdiges Zusammentreffen alle ihren Verstand verloren zu haben scheinen, die aber ihren Verstand noch besitzen, deren Charakter ist mir zu zweifelhaft. Mhm. Und Sie scheinen mir einer von denen zu sein, die sowohl ihren Verstand noch haben, wie ehrlichen Charakter sind. Sagen Sie mir, was halten Sie von diesem Wimple? Ich bin kein unbefangener Richter. Wieso? Weil ich Wimple fanatisch hasse. Aha. So, na, aber vielleicht entsinnen Sie sich noch Ihres ersten Eindrucks, bevor Sie ihn hassten. Das ist schwer zu sagen. Jetzt kann ich ihn nicht mehr objektiv beurteilen. Und ich möchte gern sagen, dass ich ihn damals auf den ersten Blick reizend gefunden hätte. Aha. Aber das stimmt nicht. Bei seinen ersten Besuchen war er viel ruhiger. Mhm. Aber seine Aufgeblasenheit war mir gleich zuwider. Mhm. Dann wurde der gutmütige Sir Walter Cholmondeley bei uns eingeführt. Ach, verzeihen Sie, verzeihen Sie, Drummond. Cholmondeley wurde erst nach Wimple bei Ihnen bekannt? Na, hältst du denn das für so wichtig, Basil? Das ist das Wichtigste, Swinburne, was ich heute Abend erfahren habe. Ja, und da fing dieser Bursche an, dem alten Mann mit seinen Witzen zuzusetzen, um die Lacher auf seine Seite zu ziehen. Aha. Ich meinte damals, bevor ich ihn hasste, er müsste ein übler Bursche sein, weil ich sicher bin, dass es einen schlechten Charakter beweist, gutmütige alte Leute aufzuziehen und sich mit billigen Pointen als ihnen überlegen zu erweisen. Sehen Sie, er hat wieder an seine billigen Witze gemacht und die ganze Londoner Gesellschaft liegt ihm zu Füßen. Wohl oder übel muss ich wieder reingehen, denn ich will doch sehen, ob ich dem alten Sir Walter nicht beispringen kann. So, und wir beide, Swinburne, wir verdrücken uns jetzt. Bitte dich, wir können doch nicht einfach sofort können gehen. Können wir. Lord und Lady Beaumont haben uns für heute Abend zum Essen eingeladen. Naja, vorher möchte ich noch was erledigen. Heute Abend soll Wimpole in seinem ganzen Glanz erstrahlen. Bleib stehen, Swinburne. Hier sieht uns niemand und wir können alles beobachten. Naja, und das Essen? Wir werden der Einladung zum Essen nicht folgen, mein Lieber. Sondern wir werden hier warten, bis der geheimnisvolle Cholmondeley und Wimpole das Haus verlassen. Na schön, meinetwegen, aber ich sehe gar nicht ein, warum. Weil ich meine Eitelkeit befriedigen und beweisen will, dass ich recht habe. Ja, natürlich. Es kann nicht lange dauern, Swinburne, denn die beiden müssen ja noch nach Hause und sich zum Essen umziehen. Droschke, schnell eine Droschke. Siehst du? Mhm. Da kommen sie beide zusammen und sie steigen zusammen ein. Ja. Jetzt schnell hinter den beiden her, wenn du mir eine Chance geben willst, zu beweisen, dass ich recht habe. Weißt du, ich bin doch kein Privatdetektiv. Es kommt mir schon ein bisschen merkwürdig vor, so hinter einer Droschke herzulaufen. Jetzt red nicht, wir springen hinten auf und fahren heimlich mit. Los jetzt! Auf! Festhalten, vorsichtig. Na du, allmählich wird mir auch klar, warum du die Richterlaufbahn aufgegeben hast. Du bist wirklich verrückt. Leider nicht. Ich bin zu vernünftig. Sehe zu klar und das ist das Haupt gefedert und das schadet dir, wenn du eine offizielle Stellung hast. Deshalb gab ich's auf. Also weißt du doch, irgendwas stimmt nicht mit dir. Stimmt was nicht mit den Dingen, die mir begegnen. So, pass auf, ab. Gut gegangen. Komm hierher, Swinburne. Ja, So, siehst du, die Halunken verabschieden sich voneinander. Jetzt gleich hinter dem einen her, ja? Was, jetzt sind sie auf einmal schon beide Halunken? Hinter welchem sollen wir denn herrennen? Hinter dem, der sich Sir Walter nennt. Was, ist das auch ein Schwindler? Also verliere jetzt keine Zeit, lass den anderen laufen. Los, hinter dem Dicken her, ja. Ich bin sicher, dass er hier in diese Gasse hineingegangen ist. Oh, da vorne ist er schon. Swinburne, ja? Willst du, obwohl du glaubst, keinen Grund dazu zu haben, einmal 5 Minuten lang an meinem gesunden Menschenverstand nicht zweifeln? Nein, ich will es versuchen, weil ich etwas für Konsequenz übrig habe. Bitte verfüge über mich. Du, dann hilf mir, den Kerl da vorne zu packen, ihn niederzuwerfen und zu fesseln. Wenn ich jetzt sage, wenn wir ganz nah dran sind, ja, dann drauf. Gut. Machst du mit? Ja, ich weiß nicht, warum ich es tue, aber ich tue es. Vielleicht tue ich es, weil ich dich mag, obwohl du verrückt bist. Also jetzt drauf! Also, du, ich weiß nicht, was in mich gefahren ist, dass ich mich dazu hergebe, würdige alte Lords auf der Straße zu überfallen, zu fesseln, zu knebeln. So nette alte Herren wie Sir Walter. Fiel dir nicht auf, wie kräftig sich dieser nette alte Herr zu wehren wusste? Ja, allerdings. Na, er hat Sportgeist. Ja, wahrscheinlich. Und gute Ideen. Der? Also mir scheint... Warte nur 3 Stunden, dann wirst du es wissen. Dann werden wir es wissen. Diese 3 Stunden? Ja, genauso lange wie Beaumonts Abendessen dauert. Ach du lieber Gott, was sollen wir denn die ganze Zeit über tun? Oh, wir können Zigarren rauchen, uns Geschichten erzählen. Na, deine Geschichten. Du kennst ja noch nicht alle. Vielleicht wäre es gut, ein paar Sandwiches zu holen. Das könntest du machen. Und ich werde dir die Geschichte von der alten Mutter Gottsch erzählen, die den Methodisten erschoss. Also willst du mir nicht lieber erklären, warum wir hier am Eingang eines verfallenen Hauses in einer der düstersten Gassen Londons stehen und einen geknebelten Aristokraten bewachen, der dir noch vor einer halben Stunde so viel Sympathie einflößte? Wenn wir schon einen überfallen, fesseln und knebeln, warum denn dann nicht Mr. Wimple? Och, er ist mir auch jetzt nicht ganz unsympathisch, dieser würdige Mann, der sich Sir Walter Cholmondeley nennt. Aber lieber würde ich dir doch die Geschichte von der alten Mutter Gottsch erzählen, die den Methodisten erschoss. Sie erschoss ihn an einem Maiabend auf der Wiese, die zwischen Grounds Park und Blatherwood liegt. Ach, kennst du die Wiese noch, auf der wir als Kinder gespielt haben? Dort traf die alte Mutter Gottsch den Methodisten. Und sie traf ihn... Schöne Geschichten, das muss ich zugeben. Nicht wahr? Ja. Besonders die Geschichte von dem kleinen Freddy Newman, der zur Polizei ging, war ganz reizend. Aber ich sehe gar nicht ein, warum ich hier 2 Stunden auf der Straße stehe, einen alten, ehrwürdigen Edelmann bewache, Butterbrote Moment, aus der Hand esse Moment, und... Moment, es ist ja schon 9, es hat doch gerade geschlagen. Und Drummond muss jeden Augenblick kommen. Wer bitte? Drummond. Ich habe mich mit diesem ausgezeichneten jungen Mann hier verabredet. Drummond? Hier? Ja. Na, woher wusstest du denn, dass wir hier sein würden? Ah, blind seid ihr geboren, blind werdet ihr sterben. Hast du die Gasse nicht wiedererkannt? Hierher Nein. folgten wir doch Wimple vom Bus aus. Und hier hatte er seine erste Unterredung mit jenem Edelmann, der wahrscheinlich gar keiner ist. Ach. Herr Grant. Da kommt ja Drummond, ne? Herr Grant, Sie haben recht gehabt. Aber wie ist das denkbar? Während des ganzen Abendessens sagte Wimple kein Wort. Er war schweigsam und böse, obwohl Lord Beaumont Herzöge und Herzoginnen, die Herausgeber aller Zeitschriften, eingeladen hatte, um Wimple eine Chance zu geben, seinen Witz zu zeigen. Na, sehen Sie. Aber er machte nicht einen einzigen Witz. Er sagte keinen Ton. Eben. Ja, wie ist denn das zu erklären? Die Erklärung liegt dort auf dem Boden. Lord Cholmondeley. Jo, was haben Sie denn mit ihm gemacht? Allerdings, jetzt fällt mir ein, dass er gar nicht da war. Ja, und weil er nicht da war, konnte Wimple nicht glänzen. Sehen Sie hier den kleinen weißen Zettel, den ich in angeblichen Sir Walter eben im Handgemenge abgenommen habe. Was, du hast einen Zettel? Ja, hier. Ja. A sagt, wüsste nicht, wohin verkriechen. B sagt, verkriechen, britisches Museum. Na? A sagt, nicht wissen, mit wem zu tun haben. Narrenwitze. B sagt, nur Narrenwitze, wenn weiß... Na? Ja, was soll denn das bedeuten? Ja, was ist denn das? Merken Sie nichts? Haben Sie nichts gemerkt? Und du, Chirip, hast es sicher auch nicht gemerkt. Nein, bitte, ich habe nichts... Na, Stichworte sind das. Stichworte eines Gesprächs, das vorher genau ausgemacht war, damit Wimple Gelegenheit hatte zu glänzen. Ach. Na, tü. Und was ist das? Ein großer neuer Beruf. Der Beruf des Pointenlieferanten. Eine neue Verdienstmöglichkeit. Nicht ganz einwandfrei, gebe ich zu, aber doch so groß wie Seeräuberei. Wieso ein neuer Beruf? Ach, begreifen Sie denn nicht, Drummond, dieser würdige alte Herr hier, der gar keiner ist, bekommt von Wimple viel Geld dafür, dass er ihm Gelegenheit gibt, seinen Witz zu zeigen. Was? Ja, aber der Witz stammt gar nicht von Wimple, sondern von diesem Mann hier, der die Pointen erfindet, sie verkauft und sich dazu hergibt, sie herauszufordern. Ach nein. Ja, das ist der große Beruf eines Organisators der Schlagfertigkeit. Ah. Dieser dicke alte Herr da unten erscheint euch wahrscheinlich als sehr stupide und sehr reich. In Wirklichkeit ist er aber sehr gescheit und sehr arm. Und gar nicht dick. Sein Bauch ist ein Sofakissen. Was? Ja, fass nur hin, das kitzelt ihn nicht. Das ist ja allerhand. Natürlich ist er auch nicht alt und heißt auch nicht Chalmantly. Es gehört zu seinen Pflichten, sich eine überzeugende Maske und einen überzeugenden Namen zuzulegen. Er leiht sich zu Gesellschaften aus und verschafft anderen Leuten durch seine Bemerkungen Gelegenheit, sich schlagfertig zu erzeigen. So, Drummond, helfen Sie mir. Jetzt wollen wir ihm den Knebel aus dem Mund und die Fesseln abnehmen. Ja, das Kissen auch. Ich gebe es mal her. Sie... Nur ein Viertelstündchen drauf gestickt. Ne? Ja. Na, länger hat's ja gedauert. Sie wären mir eine Entschädigung schuldig. Aber wenn Sie mir versprechen, mich zu empfehlen, will ich es dahin gehen lassen. Die Abendgesellschaft bei Beaumont sollte Wimpoles Glanzauftritt werden. Dass es nicht so wurde, bringt mich um 200 Mark. Ja, wenn schon. Sollten Sie je zu einer Hochzeit, einem Begräbnis, einer Erstkommunion, Feier eingeladen werden und den Wunsch haben, dort als witzig und geistreich zu gelten. Bitte schön, hier meine Karte. Na, zeigen Sie doch mal her. Er offeriert. Aha. H.K. Blinderton, Doktor beider Rechte, verschafft Ihnen unfehlbar die Gelegenheit, sich witzig und geistreich zu zeigen. Na, so geistreich war es nun wieder nicht. Näheres mündlich, Telefon 89260. Man sollte sie einsperren. Keineswegs. Er sollte, obwohl du recht hast, Swinburne, so geistreich war es nicht. Er sollte in den Club seltsamer Berufe eintreten. Kann er was lernen? Kann ich die Adresse haben? Aber gerne.